Zum 52. Jahrestag des Arbeitsbeginns des Genossen Kim Jong-il im ZK der Partei der Arbeit Koreas veranstalteten die Arbeiter und Gewerkschaftler am 16. Juni im Kulturhaus des Vereinigten Elektrolokomotivenwerkes Kim Jong-tae eine Gedichts- und Gesangveranstaltung unter dem Motto »Der Partei nach ewig den einen Weg gehen«.